Was geschah mit jenen Engeln, die Gott treu geblieben sind? Jene Engel, die Gott treu geblieben waren, wurden in der Gnade befestigt, erfreuen sich ewig der Anschauung Gottes, lieben ihn, preisen ihn und loben ihn ewig. Die Engel, die die Prüfung bestanden haben, Gott treu gewesen sind, treu geblieben sind, wurden in der Gnade befestigt. Sie hatten natürlich schon die Gnade Gottes, ohne die sie keinen verdienstlichen Akt hätten setzen können. Dann wurden sie eben nach dieser einen Prüfung, diesem einen verdienstlichen, den einen verdienstlichen Handlung, Willensentscheidung, in der Gnade gefestigt, für immer. Sind in den Himmel eingegangen, die Anschauung Gottes nämlich, Gott im Himmel, sind der unsichtbaren Schöpfung, zu dem haben sie immer schon gehört, aber sie hatten nicht die Anschauung Gottes, bevor sie das Prüfungsgebot bestanden haben. Danach haben sie die ewige Anschauung Gottes. Dort lieben sie ihn im Himmel, preisen ihn und loben ihn auf ewig. So wie auch wir das einst tun sollen. Wir haben dasselbe Ziel wie die Engel, nur unser Weg dahin zum Himmel, zur ewigen Glückseligkeit ist ein anderer, weil eben unsere Natur eine andere ist. Wir haben nicht die Engelsnatur, sondern die Menschennatur, die Seele mit einem Leib verbunden ist. Deswegen liegen bei uns die Dinge etwas anders, obwohl das Ziel dasselbe ist.